16. Kapitel. Starke Führer und glorreiche Nationen. Wie werden Menschen autoritär? Der autoritäre Charakter. Der Philosoph Theodor W. Adorno, geboren 1903 in Frankfurt, erhielt aufgrund seiner jüdischen Herkunft von den Nationalsozialisten 1933 ein Lehrverbot an der Universität Frankfurt. Er emigrierte in die USA und wurde dort Mitarbeiter an dem von Max Horkheimer gegründeten Institut für Sozialforschung, das nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zurück an die Universität Frankfurt zog, wo Adorno den Posten des Direktors übernahm. Die von ihm und Horkheimer entwickelte kritische Theorie ist als sogenannte Frankfurter Schule bis heute eine einflussreiche philosophische Strömung, die unter anderem die 68er-Generation prägte. Während seines Exils in Kalifornien führte Adorno zusammen mit Kollegen ab 1943 empirische Studien zum autoritären Charakter durch. Dabei hatte er den typischen deutschen Nationalsozialisten genau vor Augen. Da Faschisten ihre Gesinnung normalerweise ihrer Umgebung verhehlen, fragte Adorno sich, ob man sie auch über indirekte Hinweise verlässlich erkennen kann. Inspiriert war er durch Vorarbeiten von Erich Fromm und durch Sigmund Freuds Studien zum Analcharakter. Freud beschrieb damit einen Typen, der durch strenge Erziehung ordentlich, sparsam und eigensinnig ist und zur Pedanterie und übermäßigen Reinlichkeit neigt. Diese Merkmalsliste hat Adorno erweitert. Der autoritäre Charakter denkt konventionell, ordnet sich den Autoritäten in der Gruppe unter, ist aggressiv gegenüber Regelbrechern, verachtet Fantasie und Kreativität, glaubt an Schicksal, will Stärke beweisen und Schwache dominieren, hält die Welt für bedrohlich und lehnt ausschweifende Sexualpraktiken ab.